Was wir brauchen, mein verehrter Alfons Röttger, ist ein völlig neues, bahnbrechendes Produkt. Eins, das die Geschmacksnerven förmlich wie in diesem Trickfilm mit den Ratten. Wie hieß der noch? Egal. Unsere Kunden müssen förmlich Sterne sehen, wenn ihnen unser Pudding auf der Zunge zergeht. Unser nagelneuer Hightech-Vanille-Pudding. Hightech? Mr. Röttges Vanille Furioso. Furioso könnte man dann sogar mit V schreiben. Das wäre dann auch optisch. Sagen Sie mal, Douglas, einen Vanillepudding haben wir schon seit Jahrzehnten im Programm. Was soll denn daran revolutionär sein? Naja, die deutliche Steigerung von Geschmack und... Es ist Ihnen schon klar, dass echte Vanille sehr teuer ist. Ein Sack Bourbon-Vanille kostet locker schon mal... Mein lieber, verehrter Herr Röttger, die Zeiten haben sich geändert. Wir nehmen doch keine echte Vanille. Dafür gibt es hochmoderne Aromaersatzstoffe. Die Testphase für unser nagelneues Vanillepräparat läuft in Labor 19/75 zurzeit schon auf Hochtour. Herr Röttger, also es gibt einen dramatischen Zwischenfall im Labor 19/75, was? Frau Doktor, wie ist sie denn jetzt? Richter, genau, Richter, ist am Telefon, bitte. Ja, gehen Sie mal her. Dr. Richter, hallo. Was gibt's? Hallo, Herr Röttger, wir haben hier ein massives Problem. Ein unbekanntes Wesen versucht, von außen ins Labor einzudringen. Ein unbekanntes Wesen? Was soll denn der Quatsch? Sind Sie auf Drogen? Um Gottes Willen, hören Sie das denn nicht? Die Scharniere der Tür brechen gleich auf. Achtung! Nein, das ist Ihr Blut! Ja, aber was machen wir denn jetzt? Und wenn ich das nur wüsste? Was ist denn da los? Braucht dieses faule Pack wieder eine Entschuldigung für eine längere Pause? Ruhe, du Klärst, das ist Ihre Abteilung 19/75. Frau Dr. Richter, Frau Dr. Hält die Labortür das aus? Ist aus dem Rahmen geflogen auf Professor Dr. Dr. Arnold gelandet. Was ist passiert? Die schwere Tür ist in den Boden des Labors gerannt. Wie geht es Professor Dr. Dr. Arnold? Rechts und links davon liegen jetzt Professor Dr. Dr. Arnolds Hände. Ein schrecklicher Anblick. Alles ist blutverschmiert. Frau Dr. Richter? Hallo? Was ist denn jetzt? Wo ist das Wesen hin? Ich weiß es nicht. Ich sehe es nicht mehr. Hab ich ja gesagt. Viel Lärm um nichts. Legen Sie ruhig wieder auf, Herr Röttger. Sprechen Sie, Douglas! Sie gehen augenblicklich in den Nordflügel und untersuchen die Sache. Frau Hartmann, Sie rufen sofort die Polizei an und den Krankenwagen. Das mache ich, Herr Röttger, wird sofort erledigt. Hallo? Hallo? Frau Dr. Richter, wie ist der aktuelle Stand? Wir hocken hier hinter dem Wasserbett. Dr. Brenner schleicht sich nun langsam an die offene Tür ran. Frau Dr. Richter? Frau Dr. Richter? Was ist denn da los? Eine riesige Schlange hat Dr. Brenner im Maul und schleudert ihn im Labor umher. Eine Schlange? Eine Schlange? In Bielefeld gibt es doch keine Schlange. Sie haben recht. Das ist gar keine Schlange, sondern eine gigantische Blindschleiche. Von 5 Meter lang. Bitte? Das ist doch unmöglich. 5 Meter. Ich schmeiß das Dr. Brenner gerade in den Schrank mit den Reagenzgläsern. Oh nein! Oh Gott, die Flüssigkeiten aus den Gläsern zersetzen Dr. Brenners Körper. Es ist fürchterlich! Frau Hartmann, haben Sie die Polizei angerufen? Ja, nee, der war eben besetzt, Herr. Ach, dann versuchen Sie es nochmal, verflucht, Sie hole ganz und hält Sie auf, Ihre Fingernägel zu lackieren. Oh Mann, Scheiße, vermalt. Die Blindschleiche hat Dr. Brenner endlich ausgespuckt, aber es ist nur noch ein Skelett. Der Douglas, ist denn der Douglas noch nicht da? Der sollte ihm doch helfen. Hallo? Der Michael? Ja? Der hat sie hier noch nicht blicken lassen. Oh Gott, die Blindschleiche lauert jetzt darauf, dass wir uns bewegen. Ich zittere vor Angst. Verstecken Sie sich hinter dem Wasserbecken. Dann wird Ihnen nichts passieren. Ich komme jetzt persönlich rüber. Frau Heidmann, hören Sie mich. Schluss jetzt mit Facebook. Versuchen Sie, die Polizei zu erreichen. Verdammt, ja, aber in der Nacht sind alle Leitungen tot, Herr Rittler. Was soll ich tun? Ein Hörspiel von Thilo Gosejohann. Regie Leonhard Koppelmann. Musik Peter Harsch. So. Frau Dr. Richter, wo ist denn nun Ihr Monster? Ich kann nicht sehen. Kommen Sie schnell hier hinter das Wasserbecken, Herr Rüttger. Lauert da hinten im Quarantänebereich. Frau Dr. Richter, das ist ja unglaublich. Ja. Das ist eine riesige Blindschleiche. Ja. Oh. Und ich dachte, sowas gibt es nur in Hollywood. Halt! Sehen Sie, was das Vieh mit Professor Dr. Dr. Arnold und Dr. Brenner angestellt hat. Oh Gott, das ist so grauenhaft. So eine Blindschleiche sieht zwar aus wie eine Schlange, zählt aber de facto zoologisch zu den Eidechsen. Aber warum ist nur dieses Exemplar so groß wie eine Litfaßsäule? Das ist eine gute Frage. Und warum frisst sie Menschen? Die Blindschleiche hat uns gesehen. Verdammt nochmal. Sie setzt sich in Bewegung. In unsere Richtung. Wo ist sie jetzt? Direkt auf der anderen Seite des Wasserbeckens. Ich fürchte, das Biest versucht, rüberzuschlüpfen. Was ist das denn? Herr Rüttger, sollen wir mal nachschauen? Hört sich an, als wäre sie ins Wasser geklatscht. Sehen Sie nur. Die Blindschleiche. Verende den Becken! Kaum zu glauben, dass Wasser so eine Bestie außer Gefecht setzen kann. Und ich dachte schon, wir müssten den Arm hier rufen. Oh Gott. Da haben wir noch mal Glück gehabt. Oh Gott, ja. Ich habe gleich gesagt, kein Grund zur Beunruhigung. Douglas, wo waren Sie sollen? Ich habe die Sicherheitsschleusen heruntergelassen. Michael Douglas! Sie als meine rechte Hand haben nun die Aufgabe, diesen Vorfall lückenlos aufzuklären. Die Firma Mr. Rüttger ist mein Lebenswerk. Ich will mir nicht meinen guten Ruf ruinieren lassen. Ihre Sekretärin müsste die Polizei ja inzwischen erreicht haben. Na, falls die werte Dame nicht wieder twittert. Ich bin erschüttert. Mit Dr. Brenner und Dr. Arnold habe ich die Firma einst zusammen aufgebaut. Vorsicht, Herr Rüttger. Ich würde mich jetzt noch nicht mit dem Rücken ans Wasserbecken lehnen. Nun ist vielleicht alles vorbei. Haben Sie mal bitte ein Taschentuch. Wir dürfen jetzt nicht den Kopf verlieren. So viel zum Thema nicht den Kopf verlieren. Riesige Spinnen, gigantische Ameisen oder amoklaufende Monsterskorpione. Der Ursprung des sogenannten Tierhorrorfilms liegt fest in den legendären B-Movies der 50er Jahre verankert. Damals machte man sich in erster Linie die Ängste des Publikums vor den Auswüchsen der atomaren Gefahr zu eigen. Im Laufe der Jahrzehnte wandelten sich die Motive. In zeitgenössischen Produktionen muss nun vermehrt das Militär als Sündenbock herhalten. Die neuesten Kreaturen des Subgenres sind oft genetisch hochmodern entwickelte Biowaffen und überschwemmen die Medienkaufhäuser in DVD-Titeln wie Shark Toppers, Frankenfisch oder Mega Piranha. Da die aktuellen Tierhorrorfilme häufig von dem legendären amerikanischen B-Movie-Papst Roger Corman oder der berüchtigten kalifornischen Billigschmiede The Asylum produziert werden, spielen die Stories regelmäßig in Los Angeles und Umgebung. Nicht jedoch in Bielefeld. Höchste Zeit, dieses Defizit zu beheben. Oh, wenn mir jetzt noch ein Journalist mit dieser Bielefeld-Gibt's-doch-gar-nicht-Geschichte kommt, raste ich aus. Keine Sorge, Herr Fahle. Ich bin Markus Tamm, neuer Redakteur beim WDR-Landesstudio Bielefeld. Ich möchte gerne für die Aktuelle Stunde ein Gespräch mit Ihnen über den Leinewebermarkt führen. Darf ich vorstellen? Kameramann Günni und zu Ihrer rechten Tonpraktikant Mirko. Mhm. Hallo. Tun Sie einfach so, als wären wir nicht da, wie Bielefeld. Herr Fahle, morgen geht's ja schon los mit dem Leinewebermarkt. Das ist ja Ostwestfalens größtes Stadtfest, soweit ich weiß. Sehr richtig, Herr Tamm. Also der Leineweber ist ja seit Jahrzehnten Bielefelds beliebtestes Event. Und dieses Jahr werden wir mit unserer Eventagentur Newton neue Maßstäbe setzen. Auf der Bühne am Jahnplatz wird Besuchern aus der ganzen Welt ein musikalisches Spitzenprogramm der Extraklasse geboten. Oh, es wird Auftritte von internationalen Acts geben? Naja, fast. Die Celtabs aus Bielefeld werden spielen und ZZZHK aus Thesen. Aber ich plane ein noch viel größeres Ding. Lieber Jürgen Fahle, Sie machen es ja richtig spannend. Halt, stopp. Du bist ins Bild gekommen, Markus. Können wir weiter? Okay. Lieber Jürgen Fahle, Sie machen es ja richtig spannend. Um was für ein viel größeres Ding handelt es sich denn dabei? Um den größten Miss Wet T-Shirt Contest, den Deutschland je gesehen hat. Mindestens 200 heiße Badenixen werden daran teilnehmen. Vergessen Sie Mallorca, das wird der absolute Knaller. Das ist interessant. Kommen derartig plakativ orientierte Programmpunkte denn bei den Bürgern gut an? Ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere, gerade vor dem Hintergrund der Debatte um Frauenfeindlichkeit und Sexismus... Sexismus? Das ist doch kein Sexismus, ein paar flotte Bienen in nassen Klamotten aufzufahren. Die sind ja nicht komplett nackt. Da bleibt ja auch noch Raum für Fantasie. Der soeben gehörte Dialog ist eindeutig in die Länge gezogen und banal. Und gerade deshalb stellt er ein festes dramaturgisches Element im durchschnittlichen Tierhorrorfilm dar. Nach einem furiosen Anfang wird das Tempo nicht zuletzt aus Kostengründen erheblich gedrosselt. Das titelgebende Monster verschwindet folglich oft bis zur Mitte des Films von der Bildfläche. Spezialeffekte, und seien sie auch noch so miserabel, sind nun mal teurer als unterbezahlte Nachwuchsschauspieler, die austauschbare Dialoge aufsagen. Hallo? Ja, was? Guten Tag. Ja. Bin ich hier richtig in der Konzertagentur Newton? Ja, sind Sie. Aber hausieren ist ja eigentlich unerwünscht. Kamera aus. Ton aus. Entschuldigen Sie, werte Dame, aber wir führen hier eigentlich gerade ein Interview für die Aktuelle Stunde. Sind Sie Jürgen Fahle? Ja, der bin ich. Ich habe eine dringende Bitte an Sie, Herr Fahle. Sie müssen den Leinewebermarkt dieses Jahr absagen. Wie bitte? Interessant. Jetzt geht's aber los. Raus hier! Warum fordern Sie das? Lass mal dieser noch... Stadt... Ja. Dieser Stadt droht großes Unheil. Bielefeld ist in Gefahr. Oh, meine Güte, ich kann diesen Verschwörungsbullshit nicht mehr hören. Warten Sie mal, Herr Fahle. Als Journalist bin ich grundsätzlich an jeder Geschichte sehr interessiert. Erzählen Sie doch bitte von vorn, Frau, Mein Name ist Richter. Dr. Gerda Richter. Um Gottes Willen, da wird mir ja einiges klar. Das ist die bekloppte Alte, die in diesem ollen Kotten wohnt. Hören Sie gar nicht hin, Herr Tamm. Ja, es war letzte Woche. Einer meiner Hunde lag tot im Gebüsch, in zwei Hälften geteilt. Das ist ja schrecklich. Ja, klar. Und dann? Ich habe erst an einen Wolf oder sowas Ähnliches geglaubt. Mhm. Aber letzte Nacht habe ich ein grauenhaftes Gejaule gehört. Es war mein anderer Hund, der Timmy. Er hat um sein Leben gekämpft. Und der arme Timmy. Oh. Arme Hund. Macht ihr, zoomt ihr mal drauf. Hat er den Kampf gewonnen, Frau Richter? Nein. Am Ende ist er auf mein Dach geschleudert worden. Ebenfalls in zwei Teile gerissen. Setzen Sie sich besser erstmal hin. Ja. Jungs, Habt ihr das aufgenommen? Aufgenommen? Dann löschen Sie den Schwachsinn mal ganz schnell wieder. Dieser Unsinn darf das Büro hier nicht verlassen. Wieso sind Sie sich so sicher, dass das Unsinn ist, Herr Fahle? Ja, na, kennen Sie denn die Vorgeschichte von der Richter nicht? Die kennt doch hier jeder in der Stadt. Wie gesagt, ich bin gerade erst aus Iselhorst hierher gezogen. Ja, die Richter hat bis vor 3 Jahren beim alten Röttger in der Kuchenfabrik gearbeitet, bis dann das Unfassbare passiert ist. Das Unfassbare? Was ist denn das Unfassbare? Na, fragen Sie die Spinnerin doch selber. Frau Dr. Richter. Ein Monster hat den alten Röttger umgebracht. Noch ein Monster. Ja. Sehen Sie, Tam? Ja, das ist genau die alte Leier. Die Geschichte hat sie der Polizei damals auch aufgetischt. Stand fett in der Neuen Westfälischen. Das ist ja auch die Wahrheit. Die Wahrheit. Wie rührend. Die Wahrheit ist, dass du den alten Röttger damals im Labor bestialisch ermordet hast. Das ist die Wahrheit. Stand auch im Westfalenblatt. Offensichtlich befindet sich Frau Dr. Richter nicht im Gefängnis. Ja, natürlich. Man konnte ihr den Mord ja auch nicht nachweisen. Obwohl es sogar einen Zeugen gab. Zeuge? Ha! Ein mieser Verräter. Der wollte doch nur Macht und Geld. Ein Zeuge? Wie war denn sein Name? Es ist der jetzige Inhaber der Kuchenfabrik, Michael Douglas. Hören Sie, Herr Fahle. Wenn Sie das Fest nicht absagen, wird es ein Blutbad geben. Das war mein letzter Versuch, Sie zu warnen. Och. Ich werde aus dieser dem Untergang geweihten Gegend verschwinden und werde dorthin gehen, wo man mir zuhört. Jawohl. Wenn Sie durch diese Tür verschwinden, gehen Sie höchstens auf die Toilette. Was? Ach, gut, dann eben diese hier. Warten Sie! Frau Dr. Richter, warten Sie doch. Was gibt's denn noch? Wo und wann kann ich ein Interview mit Ihnen führen? Ach so, ja. Morgen früh bei mir zu Hause. Der Kotten bei Peter auf dem Berge, Landweg 32. Das ist nicht im Navi. Kein Problem. Das werde ich finden. Die Etablierung wichtiger Charaktere erfolgt meist in den ersten 10 Minuten des Spielfilms. Einige der Protagonisten haben zwar eine dramaturgisch wichtige Bedeutung für die Story, treten insgesamt aber nur in 4 oder 5 Szenen auf. Bei Tierhorrorfilmen werden diese Rollen, zum Beispiel der Bürgermeister oder der Wissenschaftler, gern mit prominenten Darstellern besetzt. Man bezahlt die teuren Stars lediglich für 1 oder 2 Drehtage, hat aber einen zu kräftigen Namen auf den DVD-Covers. Um auf 90 Minuten Film zu kommen, benötigt man jedoch noch etwas Filmmaterial. So wird nach der zähen Phase wieder ein kleines bisschen Action geboten. Das Monster ist dabei in der Regel nicht zu sehen. Erstens, um die Spannung zu erhöhen, und zweitens, um das Budget zu senken. In einer derartigen Füllszene bleiben die Hauptcharaktere außen vor. Zum Einsatz kommen austauschbare, aber oft sehr ansehnliche jüngere Menschen, bevorzugt mit möglichst wenig Textilien am Leib. Hey, Lukas, das Feuer geht gleich aus. Haben wir nicht mal was Holz? Klar, Maike. Gib mir mal die Axt. Oh Mann, bis das wieder richtig brennt, sitzen wir im Dunkeln. Psst, Lukas! Hä? Hast du das gehört? Da war ein Geräusch im Gebüsch. Wahrscheinlich ein Hase. Hey, glaubst du im Teutoburger Waldhausen Psychopathen, die uns umlegen wollen? Mann, hör mal auf, du Assi, ich hab voll Schiss. Hast du noch nie von dieser Hexe gehört? Hä? Welche Hexe denn? Na, die komische Hexe, die da oben in dem Kotten wohnt. Kenn ich nicht. Man sagt, sie hätte eine Monsterschlange gezüchtet, 30 Meter lang oder so. Und dann den alten Mr. Röttger an das Ding verfüttert. So ein Bullshit, glaubst du, Maike? Ich find's jedenfalls unheimlich hier. Komm, Lukas, wir fahren nach Hause. Spinnst du? Ich hab eben extra noch das Zelt aufgebaut. Nee, Lukas, ich hab keinen Bock, im Wald zu pennen. Diese ganzen Viecher, das ist ekelig. Oh Mann, was für Viecher denn? Wir sind hier in Bielefeld, da gibt's doch keine Skorpione oder so. Aber dafür gibt's hier zum Beispiel Ohrenkneifer. Die kriechen einem in die Ohren rein und dann zicken die einen. Voll fies, ey. Ach, das sind doch nur harmlose Käfer, Mensch. Dass sie in die Ohren gehen, das ist nur ein Gerücht. Gar nicht. Die haben so eine lange Zange hinten am Arsch. Damit zerbeißen die das Trommelfell. Das hat meine Oma immer gesagt. Na klar, deine Oma. Hier, Was hältst du von meinen Zangen, ne? Schnapp, schnapp, schnapp. Hey, Lukas, du Opfer, nimm deine Finger weg. Das ist echt nicht lustig. Ach, fuck, du bist ja drauf. Ich zieh mich jetzt aus und die Bahn. Ich weiß nicht. Das sind doch bestimmt so eklige Fische in dem Teich, oder? Wenn ja, dann rette ich dich. Los, zieh dich mal aus. Ne? Aber nur oben rum, okay? Na, was ist denn? Komm rein. Ich weiß nicht. Ich glaube, da vorne im Gebüsch ist ein Spanner. Nein, der Spanner ist hier im Wasser. Hey, das ist nicht witzig, Lukas. Guck mal, was da aus dem Gestrüpp kommt. Das? Oh Mann, Gott, da kommt plötzlich so ein fetter Ast raus. Scheiße. Lukas! Was ist denn jetzt? Das sieht so aus wie so ein langer Schwanz. Langer Schwanz? Was meinst du damit? Na, das Ding kommt auf mich zu. Was ist denn los? Ey! Ey, Typ, pack deinen langen Schwanz ein und lass mal Mädel in Ruhe. Na, warte. Hey, Michael. Oh Gott. Du spuckst ja Blut. Hey, was ist denn mit deinem Bauch passiert? Ist ja alles kaputt. Hey, Michael, bist du tot? Komm, Baby. Baby, sag mir, dass du nicht tot bist. Das ist echt nicht witzig, ey. Okay, du hebst die Hand. Ja, was willst du mir zeigen? Das Gestrüpp? Ja, sehr schöne Äste, schöne Äste. Baby, halt durch. Hey, stopp, du Bestie, oder ich... Monster von Loch Westfalen. Chemielaborantin rottet Röttger aus. Meine Güte. Toter Kuchenkönig. Laborantin freigesprochen. Diese Schlagzeilen sprechen ja Bände. Hey, Mirko, du musst da vorne links rein. Jo, Markus. Da muss ja was los gewesen sein in der Stadt vor 3 Jahren. Was, Günni? Hab ich nichts von mitgekriegt. Wieso nicht? Hast du da nicht auch schon in Bielefeld gewohnt? Ich lese keine Zeitung. Wir können da links nicht durch, Markus. Wieso nicht? Ich dachte, der Weg ist zwar nicht im Navi, aber befahrbar. Nee, die Bullen stehen da rum, haben alles abgesperrt. Was? Was ist denn da passiert? Fahr mal langsam hin. Guten Tag, Herr Wachtmeister. Wir sind vom WDE und wollen hoch zu Peter auf dem Berge. Können wir hier durch? Zurzeit leider nicht. Ja, aber wenn Sie den Feldweg davon etwa 100 Meter lang folgen und dann an der Eiche dahin schräg rechts abfahren... Kommen Sie auch hoch. Wenn wir nicht stecken bleiben. Na, trotzdem danke. Was ist denn hier überhaupt passiert? Was hier passiert ist, das darf ich Ihnen leider nicht sagen. Es geht nicht zufällig um ein großes Tier? Ach was, nein. Sondern? Man hat hier 2 Leichen gefunden. Oh. Das ist genau, wie Sie wollen. Für alles Weitere warten Sie gefährlich die Pressekonferenz ab. Und jetzt fahren Sie endlich weiter. Dann noch einen schönen Tag, Officer. Dann noch einen schönen Tag, Officer. Hab ich das da gerade wirklich gesagt? Oh Mann, wie peinlich. An der Eiche schräg rechts, hat er gesagt. Hey, das da vorne muss ihr Kotten sein. Leute, erstmal kein Wort zu der Alten über die Leichenfunde. Sonst wird die am Ende noch panisch. Ich park mal im Schuppen da vorne. Boah, da kommen direkt so Köter angerannt. Ich mag Schäferhunde ja gar nicht. Na, die werden schon nichts machen. Holt ihr mal die Ausrüstung und dann geht's los. Habt ihr damals Tanz der Teufel gesehen? Daran erinnert mich das hier. Sieht ja schäbig aus. Typisch junge Leute. Vom Landleben habt ihr keine Ahnung. Nur noch Playstation und Internet. Das hier, das ist noch unverfälschter Naturmensch. Ja. So ein Mist. Jetzt bin ich hier in Hundescheiße getreten. Ich konnte kotzen. Alles in Ordnung, Herr Tapp. Haben Sie mich erschreckt. Alles in Ordnung. Guten Tag. Erstmal, Frau Dr. Richter, freut mich, dass wir mit Ihnen sprechen dürfen. Ja, wo wollen wir das Gespräch führen? Bei mir im Haus? Sehr gerne. Günni, Mirko, kommt ihr mit? Ja. Interessant. Sie sind ja ganz normal eingerichtet. Von außen könnte man denken. Ja, ich weiß, ich sollte den Kotten dringend mal renovieren, aber seit dem Prozess habe ich keinen einzigen Euro mehr übrig. Verstehe. Günni, steht die Kamera? Jo. Mirko, hast du die Frau Richter jetzt fertig verkabelt? Einen Moment noch. Nehmen wir den Sender mal hier an die Schürze, ja? Hoch. Okay, ich fange mal an. Kamera läuft. Ton läuft. Frau Dr. Richter, Sie standen vor 3 Jahren wegen des Mordes an Alfons Röttger vor Gericht und wurden freigesprochen. Jetzt wohnen Sie einsam und allein in dieser Hütte im Teutoburger Wald. Mit welchen Gefühlen blicken Sie auf die ganze Sache zurück? Dieser Prozess hat mir meine Existenz geraubt. Keiner hat mir geglaubt. Aber das wird sich noch böse rächen. Was genau meinen Sie damit? Die riesige Blindschleiche. Ich habe sie mit eigenen Augen gesehen. Kurz bevor das Biest im Wassertank verendet ist, hat es den von mir sehr geschätzten Alfons Röttger totgebissen. Was war das denn? Das kam von draußen. Das ist unser Dienstwagen gewesen. Mirko, du Trottel, hast du die Handbremse nicht angezogen? Ich guck jetzt nach, was da los ist. Zum Küchenfenster. Das glaub ich nicht. Wie schrecklich. Was ist denn das für ein Tier? Sieht aus wie ein Käfer. Typisch Stadtkind, das ist ein Ohrenkneifer. Nur fast 10 Meter lang. Sind die immer so groß? Nein, Mirko, sind sie nicht. Das sind Insekten. Hey, der hebt mit seinem Zangen hinter unseren Wagen hoch. Und Autos heben kann so ein Vieh normalerweise auch nicht. Günni, nimmst du das alles auf? Ja, sicher, als Beweis. Er weiß ja, wie pingelig die beim Sender mit dem Dienstwagen sind. Sag mal, warum bleibt ihr denn alle so ruhig? Ist das in Bielefeld normal, dass hier Ohrenkneifer im XXL-Format rumrennen? Das ist doch fake. Im Netz habe ich mal gelesen, wie man tippen kann. Frau Dr. Richter, ist dieses Biest der Mörder vom alten Röttger? Nein, das war ja eine Blindschleiche. Vorsicht! Der will den Wagen nach uns werfen. Achtung! Das war knapp. Meine schöne Küche. Wir sollten hier hinter der Karre in Deckung bleiben. Günni, du filmst weiter, okay? Was nur sonst? Was siehst du? Der Ohrenkneifer zerdeppert mit seinem Zangenhintern gerade den Schuppen. Der scheint irgendwie aggro zu sein. Oder hungrig. Hoffentlich hat das Biest keinen Hunger auf Menschenfleisch. Du, Markus, der Aufprall von dem Auto im Fenster war ein bisschen laut. Kann sein, dass das auf der Tonaufnahme zerrt. Och, nö. Ruhe! Nicht, dass das Viech uns noch hört. Dieses Monster hat meine lieben Hündchen auf dem Gewissen. Psst. Günni, was siehst du? Was ich gleich den Akku wechseln muss. Mirko, hol mal einen neuen aus dem Kofferraum. Jo, geht klar. Nix wird geholt. Ruhe jetzt. Der Kofferraum klemmt. Bestimmt von dem Sturz. Psst, was seid ihr denn noch zu retten? Der Käfer haut ab. Renn zurück in den Wald. Oh. Ja gut, dann machen wir jetzt das Interview zu Ende. Mhm. Nee, wir machen jetzt nur noch eins. Zur Firma Mr. Röttger fahren und der Sache auf den Grund gehen. Frau Dr. Richter. Gerda, würden Sie uns begleiten? Ja, Herr Tamm. Markus. Markus, genau. Wir müssen der Sache auf den Grund gehen. Da stimmt doch was nicht. Wie hieß es doch damals bei Monty Python so schön? Willkommen zur Mitte des Films. Diese Mitte ist im Genre des Tierhorrorfilms einfach zu erkennen, auch ohne auf die Uhr zu schauen. Denn jetzt hat er endlich seinen ersten prominenten Auftritt gehabt. In vollem Glanz und mit viel Getöse. Der eigentliche Star des Films, in unserem Fall ein gigantischer Auricula, lateinisch für Ohrwurm oder richtiger für Ohrenkneifer. Denn in Ostwestfalen bietet die Tierwelt keine Haie, Oktopusse oder Affen. Ja, ich bin's, Michael Douglas. Ja, genau, Büro von Alfons Röttger. Wie bitte? Hören Sie, ich bin's leid, dass Sie mich nach 3 Jahren Firmenfotos immer noch nicht für voll nehmen. Bitte? Ja, unsere Grafiker hatten die Verpackung doch schon letzte Woche fertiggestellt. Ja, der 5-farbige Litosatz Vanille Furioso ist eindeutig vor 7 Tagen an Firma Mittelberg und Walkenhaus rausgegangen. Nichts vorliegen? Gut, danke. Ich ruf gleich zurück. Sag mal, Tippi. Hey, das sind Überwachungsmonitore. Da sollst du kein Teleshopping drauf machen, Schatz. Ja. Sag mal, die Litos für die Verpackung. Hast du die nicht an die Druckerei rausgegeben? Was willst du damit sagen? Ja, was ich damit sagen will, die bei Mittelberg und Walkenhorst wissen von nichts. Du weißt auch von nichts, Micha. Hä? Was soll das denn jetzt schon wieder? Seit 3 Jahren bist du Chef und hast mich immer noch nicht geheiratet. Oh Mann, Tippi, nicht jetzt. Alles zu seiner Zeit. Nein! Ich habe lange genug gewartet. Wenn du mir nicht bald den Ring ansteckst, gehe ich zur Polizei und verrate denen alles. Baby, cool bleiben. Sollen wir noch schnell eine Nummer schieben? Nein. Hier auf Röttgers Schreibtisch aus Eichenholz? Nein, Micha. Das machen wir jetzt schon seit 4,5 Jahren. Das reicht mir nicht mehr. Du bist so streng. Nein. Das finde ich toll. Nein. Komm, Schnucki. Oh, Mann, ey. Ein bisschen Bumsi-Bumsi. Ja, Bumsi-Bumsi. Oh, Herr Falle, haben Sie denn einen Termin? Das ist ja eine Überraschung. Ich war in der Nähe und dachte, ich schau mal rein. Konnte am Tor einfach so passieren, hat mich keiner aufgehalten. Ja, manchmal fallen die Überwachungsmonitore aus. Ja, die haben einen Wackler. Setz dich doch hier. Tippi, machst du uns mal einen Kaffee? Wenn's sein muss. Oh, frech die Kleine, wa? Aber ein gutes Fahrgestell hatte, das muss man ihr lassen, ne? Aber weshalb ich hier bin? Heute Nachmittag geht ja der Leineweber los. Ist ja nicht zu übersehen in der Stadt. Und wie läuft's? Bist du schon aufgeregt? Alles bestens. Bis auf eine Sache. Moment, du hast mir die Promotion beim Wet-T-Shirt-Contest fest zugesagt, ja? Fett auf digitalen Screens. Hey, Miss Wet-T-Shirt, schon von Röttgers Vanille Furioso gehört. Ja, okay, klar. Den Spruch habe ich mir selber ausgedacht. Das ist nicht das Problem, Michael. Die alte Richter ist bei mir in der Agentur aufgekreuzt. Ach du Scheiße. Ja, was machen wir denn da jetzt? Na? Will die ernsthaft bei dem Miss Wet-T-Shirt-Contest mitmachen? Quatsch. Die hat die Geschichte von der Blindschleiche noch mal ausgebuddelt und ernsthaft von mir verlangt, den Leineweber abzusagen. Ach, die Story glaubt dir doch keiner. Naja, die kam gerade reingeplatzt, als der WDR ein Interview mit mir geführt hat. Ich glaube, dieser Journalist Tam oder wie der heißt, der hat Lunte gerochen. Ach, glaub ich nicht. Und nur um mir das zu sagen, bist du extra hergekommen? Ach, Quatsch. Das fiel mir gerade nur so ein. Eigentlich wollte ich dich fragen, ob Tippi Heidmann nicht beim Wet-T-Shirt-Contest mitmachen kann. Stimmt, die hat ja auch ordentlich was in der Blut. Dient der unverhüllte verbale Sexismus in diesem Fall noch dazu, die Bösewichter zu charakterisieren, so wird die visuelle Ausbeutung des zumeist weiblichen Körpers im Horrorfilm oftmals recht exzessiv betrieben. Diese Form von indirektem Sexismus ist inhaltlich leicht zu begründen. Spielen viele Tierhorrorfilme doch in sonnigen Gefilden. Im grauen Ostwestfalen jedoch bedarf es schon eines etwas konstruierteren Szenarios, um die exploitative Fleischbeschau zu rechtfertigen. Aber ohne geht es nun mal nicht. Nur gut, dass wir hier beim Hörspiel sind. Sag mal, Michael, da bewegt sich doch was auf deinem Überwachungsmonitor. Moment mal. Wer ist denn das da draußen hinter der Firma? Das gibt's doch nicht. Das sind die Vögel vom WDR. Und die Richter haben sie auch im Schlepptau. Die schnüffeln da an der Chemiepipeline rum. Los, runter, die schnappen wir uns. Dass man hier so einfach aufs Firmengelände darf, das wundert mich schon, Gerda. Das ist auch nicht normal, Markus. Wir mussten früher immer mit einem Gencode-zertifizierten Sonderausweis einchecken. Halt, stopp. Was denn? Hier sieht aus wie ein langweiliges Fabrikgelände. Ein schönes Bild zu drehen ist dir fast unmöglich. Ganz ruhig, Güben. Es geht hier nicht um deine schönen Bilder, sondern um brisante Inhalte. So, können wir weiter? Können wir? Ja, Kamera läuft. Ton. Läuft. Gerda, wo ist die Sache mit der Blindschleiche genau passiert? Also, Markus, hier vorne ist das Tor zum Labor 19-75. Da ist sie reingekommen. Das Labor ist abgeschlossen. Da kommen wir nicht rein. Sagen Sie, Gerda, was ist das für eine Pipeline, die vom Gebäude in den Wald führt? Ja, die hat der Michael Douglas verlegen lassen, Markus. Ungefähr eine Woche vor dem Zwischenfall. So, hier ist ein Symbol auf dem Rohr. Günni, zieh mal drauf. Ein gelber Smiley. Scheint also harmlos zu sein, Gerda. Markus, guck doch mal. Der gelbe Smiley ist nur ein Aufkleber. Soll er eventuell was verdecken? Du hast recht, Mirko. Ich zieh den Sticker mal ab, Gerda. Ui, oh Gott, Markus. Ein Totenkopf, Gerda. Markus, wie schrecklich. Gerda, was wird hier von der Firma Mr. Röttger in die Natur gepumpt? Tja, das können eigentlich nur die chemischen Abfälle von den neuen Vanillepräparaten sein, Markus. Neues Vanillepräparat? Was soll das sein, Gerda? Also, Markus, wir haben an hochmodernen Aromaersatzstoffen für unser nagelneues Produkt Vanille Furioso experimentiert. Es sollte deutlich extremer schmecken als alle herkömmlichen Vanilleprodukte. Dafür wurden einige dubiose chemische Substanzen aus Rumänien importiert. Mirko, Gib mir das Mikro. Ja, ich mache eine Aufsage ein. Alles klar. Läuft. Meine Damen und Herren, hier in Bielefeld bahnt sich eine der größten Naturkatastrophen an, die Ostwestfalen je gesehen hat. Die Kuchenfirma Mr. Röttger leitet illegalerweise hochkriminellen chemischen Abfall in den Teutoburger Wald. Möglicherweise sind diese Gifte verantwortlich für groteske Mutationen hierzulande beheimateter tierischer Lebensformen. Erst vor einer Stunde wurden wir Zeuge, wie ein haushoher Ohrenkneifer bei Peter auf dem Berge auf unser Fahrzeug losging. Das gigantische... Hey, das ist total uncool. Der hat die Kamera kaputt gemacht. Oh, Mensch. Los, Hände hoch. Was ihr in meiner Hand seht, ist keine Spielzeugpistole. Douglas, die Verräter. Halt die Schnauze, Gerda. No. Der Tod vom alten Röttger kam Ihnen ganz gelegen, was? Sie wollten den Laden ja sowieso schon längst übernehmen. Na und? Der Alte hatte ja jeden Sinn fürs Geschäft verloren. Der hätte alles ruiniert mit seinen altmodischen Skrupeln. Ja. Und Sie gehen für Geld über Leichen, Sie Schwein. Und wenn Sie keiner stoppt, gibt es Bielefeld bald wirklich nicht mehr. Oh. Douglas, ich beschwöre Sie. Ihre Chemie verwandelt harmlose Tierchen in fleischfressende, reißende Bestien. Ja. Sagen Sie den Leineweber ab. Das müssen Sie. Ich glaube, da hätte der Jürgen Fahle was dagegen, oder? Ja, ganz genau. Sie werden uns mit Ihren Gruselgeschichten nicht das Geschäft kaputt machen. So, und jetzt bitte ich Sie alle vier hier, uns in den wohnlichen Finger Keller weg. Der Firma Röttger zu folgen. Seien Sie meine Gäste. Los, los, los. Und Action. Das wird ein Nachspieler. Ich bin Journalist. Jahrzehntelang war das Genre des Horrorfilms willkürlichen Zensurmaßnahmen ausgeliefert. Gerade in der Bundesrepublik wurde vorherrschend in den 80er und 90er Jahren nicht mit der Beschneidung allzu blutiger Szenen gegeizt. Derlei Eingriffe betrafen jedoch nie das Subgenre des Tierhorrorfilms. Hier durften die zoologischen Missetäter, im Gegensatz zu ihren menschlichen Artgenossen, ungehindert ihr blutrünstiges Handwerk verrichten. Und das Ganze in der Regel frei ab 16 Jahren. Vermutlich wurde in die aktive Gewalt von Tieren eine Art naturalistische Notwehr hineininterpretiert, die die oft ausufernden Massaker zu rechtfertigen schien. Mein lieber Wolfgang, ich wusste gar nicht, dass Bielefeld so schöne Cafés hat. Also die Sicht von hier oben ist einfach atemberaubend. Freut mich, dass mir die Überraschung gelungen ist, Tiffany. Unter uns befindet sich das alte Postgebäude. Das ist sozusagen der 14. Stock hier. Wie schön. Ist das dieser Teufelburger Wald da hinten? Hm? Teutoburger Wald. Ja, natürlich. Ja. Das ist er. Vielleicht überlegst du dir ja beim Anblick dieses Panoramas doch noch hierher zu ziehen. Ah, vielleicht. Hier gibt's nicht so viele abgefuckte Penner wie in Berlin. Und auch nicht so viele Köter, die Bürgersteige zuscheißen. Hey, Wolfgang, was kommt denn da unten die Straße runter? Das sieht aus wie ein Monster. Ein Monster? Ja. Das ist bestimmt... Oh Gott, das ist ja ein gigantischer Ohrenkneifer, Himmel. Der ist ja so groß wie ein Bus. Nein, größer, der schmeißt den Bus einfach um. Was ist denn da unten los? Der hebt mit seinem Zangenschwanz die ganze Würstchenbude hoch und scheppert sie in den Textilgeschäft. Oh. Gisela, komm mal gucken. Auf dem Jagdplatz ist ein riesiger Ohrwurm. Den macht den ganzen Leineweberwart kaputt. Ach du Lieber, ja, den steuert er auf der Musik. Ja. Scheiße, das spielt doch Setze-Setze-Acker. Er nimmt die Bühne locker hoch und die Band spielt einfach weiter. Bitte, das ist ja crazy. Er zerquetscht die Bühne wie eine Cola-Dose. Ist ja wie in Berlin. Na, die Punkband ist hier schön. Das sieht hier ja aus wie in einem Verlies aus dem Mittelalter. Mist. Und ausgerechnet jetzt ist die Kamera kaputt. Ich frag mich, was die Firma Röttger in diesen Kellergewölben normalerweise treibt. Mensch, nie. Ist doch bloß eine alte Rumpelkammer. Da hinten liegt noch so ein altes Ruderboot in der Ecke auf dem Kopf. Das Ruderboot sieht aber ziemlich komisch aus. Hatte der alte Röttger einen Hang zu Wasser und Meer, Gerda? Hä? Nee, der hatte einen Hubschrauber. Aber wen interessiert's? Hoffentlich lassen die uns hier jemals wieder lebend raus. Wir müssen hier irgendwie lebend rauskommen und die Menschen warnen. Verdammt. Sonst werden die alle von einem fleischfressenden Ohrwurm gefressen. Ja, aber vorher sollten wir beim Sender noch eine neue Kamera besorgen, Markus. Nachdem der Fahler da eben das Objektiv abgetreten hat, kannst du die alte vergessen. Hör mal, Günni, das Leben der Bevölkerung, das ist jetzt wichtiger als deine Aufnahmen. Richtig. Aber der WDR, der liegt ja eh auf dem Weg zur City, ne? Kurz Nachstrich, okay. Hey, toll, Jürgen, dass du das Wiesenbad als Austragungsort für den Miss Web T-Shirt Contest ausgesucht hast. Ey, so ein sonniges Freibad strahlt einfach viel Positives aus. Die 3 Meter sind die Top 3. Oh, die Siegerehrung mache ich vom 10-Meter-Turm. Das wird ganz gut. So, es ist soweit. Siegerehrung in 10 Metern Höhe. Meine verehrten Damen und Herren, ich hoffe, Sie hatten mit diesem spektakulären Auftakt zum diesjährigen Leineweber-Markt genauso viel Spaß wie ich. 2 Stunden lang wurden wir Zeuge einer feuchtfröhlichen Show, die auch mit einer erotischen Note glänzen konnte. Danke, danke, danke, danke. Nun stehen die drei besten Mädchen auf dem Siegertreppchen. Wer gewinnt, entscheidet ihr Applaus. Yeah, yeah, guckt uns an. Aber das ist total hoch, mir wird voll schlecht. Ihr wollt doch berühmt werden, oder nicht? Liebe Finalistin, wie heißt ihr 3 Hübschen denn? Also ich heiße Uta. Ich bin die Mirja. Ja, hi. Ich heiße Vanessa. Also, liebes Publikum, wenn ihr für Vanessa seid, macht jetzt mal richtig schön Krach. Ja, macht Krach. Oh Gott, da hinten, die Seidenschwickerhalle bricht zusammen. Weil, um Gottes Willen. Also, ich wollte vor uns greifen, versucht aber die Halle zu steigen. An diesem Punkt bricht das letzte Viertel des spektakulären Horrorszenarios an. Es nähert sich der heiß ersehnte Showdown, in dem alle sensationsheischenden Versprechungen knallbunter Kinoposter voller Monsterexplosionen und davonlaufender schreiender Menschen endlich wahr werden. Erstende Hochhäuser, entgleisende Bahnen und funkensprühende Stromleitungen entschädigen das Publikum für die unspektakulären ersten 3 Viertel. Allerdings nur, wenn die für die Spezialeffekte Verantwortlichen einen guten Job gemacht haben. Mädels! Mädels! Wir bleiben jetzt erstmal hier oben auf dem Turm. Da unten kann man nur verlieren. Hilf erstmal dem Michael, der kommt da gerade die Leiter hochgehetzt. Los, los, los, los, los! Verdammt, Jürgen! Dieses Mist legt unsere Zielgruppe um. Mensch, Michael, der Richter hatte ja doch recht. Ihr züchtet ein Monster bei Mr. Rüttger. Oh, Scheiße, es ist jetzt wirklich der falsche Moment für Vorwürfe. Wir sollten lieber überlegen, wie man dieses Biest töten kann. Oh, guck mal, der Käfer, der hat den Kevin Steine im Maul. Der frisst ihn voll auf, ey! Du bist doch hier der Chemiker, Michael. Denk dir doch mal was aus. Wasser. Wir machen es mit Wasser. Ja, und wie? Ja, die Blindschleiche ist doch auch bei uns im Wassertankfach. Ja, vielleicht kann auch der Ohrenkneifer mit Wasser schachmatt gesetzt werden. Hä? Wasser. Okay, Wasser. Okay, Wasser haben wir hier genug im Freibad. Aber wie kriegen wir das Monster ins Becken rein? Ist das schrecklich. Die Mädels stellen sich links ans Becken, ja? Der Käfer ist rechts. Er wird die Girls fressen wollen. Er krabbelt durch den Swimmingpool und kriegt... Okay. Großartig. Ja, okay. Los, Kinder. Hey. Runter mit euch. Lockt das Ungeziefer in den Tod. Runter. Ja. Ihr Süßen, kommt mal hier. Los, runter. Geh doch selber. Was? Wie bitte? Ich hab das hier alles organisiert. Ja, ihr selber. Jetzt tut ihr mal was für Bielefeld. Power ist angefangen. Ja. King Kong und die weiße Frau. So. Ja. Na los, worauf wartet ihr noch? Ihr werdet die Heldin von ganz Ostwestfalen sein. Nun geht's schon. Aber wenn es gefährlich wird, helfen Sie uns, oder? Ja, ist doch selbstverständlich. Logisch. Bis gleich, Babys. Ja. Nein, jetzt reißt dieses Scheiß hier auch noch die Umkleidekabinen ab. Es ist ein Skandal. Guck mal da unten, Jürgen. Wo denn? Die 3 Mädels versuchen, das Tier ins Becken zu locken. Hey, du da. Hi, Maikäfer, hier sind wir. Scheiße, würdest du darauf anspringen, Jürgen? Ja, ich meine, was hast du denn? Es funktioniert doch. Der Käfer, der steuert direkt auf die Weiber zu. Wahnsinn. Jawohl. Ja, er kraxelt tatsächlich in den Pool. Gleich gibt er den Löffel ab. Er scheint sich wohl zu fühlen. Hä? Nein, guck mal. Ha? Verflucht Michael, der Ohren einfach schreit seine Zange herum. Yippie, yippie. Und haut die Hühner einfach platt. Das Drecksinsekt ist völlig unbeeindruckt von der Flüssigkeit. Ich will hier weg. Jetzt kann es nur noch eine Person retten. Ich geb's nicht gern zu, aber Ernst, klar? Du meinst doch nicht etwa die Frau Dr. Richter? Mit künstlicher Vanille zu experimentieren, ist doch ein Frevel. Genau. Es gibt ja diese Eisdielen, die ihr Eis noch selber machen. Da schmeckt Vanille noch richtig nach Vanille. So wie Kuchenteig. Ja, sehe ich genauso, Mirko. Zum Beispiel damals bei Molin in Gütersloh. Oh, das war noch richtiges Vanilleeis. Ja, dieses neue Vanille ist doch Mist. Das erkennt man schon auf dem ersten Blick. Das sieht so gelb aus. Ja, Sie haben recht, Günni. Diese rumänische Vanille hatte allerdings schon fast einen Farbton wie ein Brief. Oh mein Gott. Peter! Der Herr Douglas will Sie sprechen. Der Käfer! Alle tot. Und das Wasser, das wirkt nicht. Hey, Tippi, ganz ruhig. Was gibt's denn? Hier. Der Micha ist am Telefon für Sie. Ja, Dr. Richter am Apparat. Pass auf. Es sieht so aus, als wenn es jetzt um die Wurst geht. Kannst du mit dem Smartphone filmen, Günni? Ja. Ich habe da zumindest eine Idee. Ich weiß nicht, ob es klappt. Ich habe auch noch ein Smartphone. Gut, halten Sie durch. Wir sind gleich bei Ihnen. Tippi, wir müssen sofort los. Geben Sie uns den Schlüssel fürs Lager. Es gibt da noch etwas Wichtiges mitzunehmen. Jürgen, jetzt guck mal nach unten ins Springerbecken. Das bläst mich auf den Rücken wie in der Badewanne. Scheint wohl ein Päuschen machen zu wollen. Ja, das bin ich etwas langsam satt, hä? Alles halb so wild war ja immer mein Reden, ne? Was? Wenn das hier alles nicht klappt, sollten wir das Monster nicht besser Leben fangen? Da könnte man doch eventmäßig was Tolles auf die Beine. Das ist der Hubschrauber vom alten Röttger. Die Olle Richter holt uns ab. Die kann so ein Ding fliegen? Ja, Tierhorrorfilme sollte man nicht allzu sehr auf Logik überprüfen. Warum gibt es nur einen einzigen mutierten Ohrenkneifer und nicht eine ganze Horde? Warum blieben Ameisen, Spinnen und Zecken vom Monsterwuchs verschont? Und warum können Chemielaborantinnen plötzlich Hubschrauber fliegen? Doktortitel hin oder her? Volksrat Unicorn Charlie Kilo, wir fliegen in Richtung 2-7. Günni, Mirko, laufen die Kamera, die Smartphones. Ja. Okay. Ja. Wir befinden uns gerade in einem Hubschrauber über Bielefeld. Pilotin ist die Chemielaborantin Frau Dr. Gerda Richter. Dr. Richter, was ist Ihr Plan? Der Ohrenkneifer befindet sich derzeit im Springerbecken des Wiesenbades. Dort werden wir versuchen, ihn zur Strecke zu bringen. Wasser konnte dem Monster bislang nichts anhaben. Was gedenken Sie also zu tun? Dieser Ohrenkneifer ist höchstwahrscheinlich nur mit Vanillepulver zu vernichten. Wie kommen Sie darauf? Die monströse Blindschleiche in unserem Labor wurde auch nicht durch Wasser zur Strecke gebracht, sondern von chemisch fragwürdigen Vanilleersatzstoffen aus Rumänien, die sich in dem H2O befanden. Wir fliegen nun auf den 10-Meter-Turm des Wiesenbades zu. Dort oben haben sich zwei prominente Bielefelder Herren in Sicherheit gebracht. Am Fuße des Turms sehen wir einen gigantischen Ohrenkneifer im Becken liegen. Er wird ziemlich entspannt. Tam, wir müssen das Vanillepulver jetzt ins Becken schütten. Gott! Oh, halten Sie sich fest. Das wird jetzt ziemlich turbulent. Das Insekt fängt an, mit seinem Zangenschwanz am Fuße des 10-Meter-Turms zu rütteln. Super wild. Das ist ja Douglas geil. Und Fahle bekommen Panik. Nicht zu wackeln. Ja, da, Das Vieh hat den Turm aus den Angeln gebrochen und versucht nun, unseren Helikopter damit vom Himmel zu holen. Es wedelt mit dem Springturm wie mit einer Fliegenklatsche. Michael, festhalten! Ja, Lukas, du lass mich loslassen! Der Rotor! Oh, oh nein! Oh Gott! Michael Douglas hat es nicht geschafft. Die Rotorblätter haben ihn. Wir müssen Jürgen Fahle an Bord holen, Markus. Okay, gut, okay. Kurs auf den Turm. Gehen Sie tiefer, Gerda. Tiefer. Vorsicht, der Helikopter schwankt in der Windböe. Da kommt die Schubfahle. Oh. Oh. Oh. Oh. Kommt die Schubfahle. Ja. Ja. Liebe Zuschauer, Eventmanager Jürgen Fahle wurde soeben von uns in Sicherheit gebracht. Wie fühlen Sie sich jetzt, Herr Fahle? Oh, erleichtert. Oh Gott, das war knapp. Markus, ich steuere jetzt das Schwimmbecken an. Wenn wir über dem Ohrwurm sind, öffnen Sie den Sack mit dem Vanillepulver. Alles klar, so, ich bin soweit. Hey, was für Pulver? Was glauben Sie denn, Fahle? Damit wird das Biest gekillt. Nein, lassen Sie das. Bitte? Nein, Sie dürfen das Wesen nicht töten. Und wieso nicht? Wir könnten den Käfer doch fangen und wissenschaftlich untersuchen. Wollen Sie uns für dumm verkaufen? Ja, oder beim Leineweber als Attraktion ausstellen. Also ja, gut, nächstes Jahr. Markus, die Flugposition ist perfekt. Lassen Sie das Pulver ab. Nein. Jetzt. Heben Sie den Sack, Herr Tanker. Nein. Her damit. Fahle. Wahnsinnig geworden. Fahle. Legen Sie das Vanillepulver zurück. Niemals. Der Krabbler muss leben. Er wird uns Millionen einbringen. Vorsicht, Windböen! Darauf falle ich nicht ein. Die alte Fahle ist ausgefallen. Verdammt! Endlich freie sich. Was ist mit dem Pulver? Das hat er bei sich. Aber, der Ohrwurm schnappt Fahle mit seiner Zange aus der Luft. Ich bin nah drauf. Mirko, mach du eine Totale. Oh, endlich. Gerda, fliegen Sie weg. Ja. Der Ohrenkneifer frisst Fahle bei lebendigem Leib. Und den Sack mit dem Pulver auch. Scheiße. Diese Megadosis Vanille könnte zu Überdruck im Chitinpanzer des Insekts führen und eine gewaltige Explosion sofort. Ah! Ich habe ihn. Das Monster ist tot, liebe Gerda. Dank Ihnen ist Bielefeld wieder sicher. Mit dem Dahinscheiden der bösen Kreatur endet der klassische Tierhorrorfilm. Die Attraktion ist eliminiert, es gibt nichts mehr zu erzählen. Meistens läuft der Abspann direkt über eine Panoramaeinstellung des Schlachtfeldes. Oder aber man beschließt das Spektakel mit ein paar malerischen Einstellungen von Wäldern, Seen oder einem Kellerraum. Einem Kellerraum? Das ist eindeutig der Keller, in dem unsere Helden gefangen gehalten wurden. Ich erkenne in der Ecke das umgedrehte Boot vom alten Röttger. Das ist ja gar kein Boot. Das bewegt sich jetzt näher. Es ist eine riesengroße Kellerasse, die geht. Und geh weg, verschwinde! Ich bin der Erzähler. Ich bin doch nur der junge Tormann. Ich kann Auricula, Ohrwurm des Schreckens. Ein Hörspiel von Thilo Gosejohann. Es sprachen Martin Bross, Edda Fischer, Simon Gosejohann, Thilo Gosejohann, Alexis Kara, Andreas Potulski, Walter Renneisen, Maximilian Scheidt, Tanja Schleif, Merle Wasmuth und Jürgen Thormann als Erzähler. Musik Peter Harsch. Technische Realisation Peter Harsch. Regieassistenz Freya Hattenberger. Regie Leonhard Koppelmann. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2014. Dramaturgie Nathalie Challis.